We'll do it live. Bildung ist keine Ware. Do it live. I can, I'll write it and we'll do it live. Das Fernsehen macht hier so eine scheißliberale Sendung. Ja, wir haben hier die Möglichkeit, noch antisozialistisch zu quatschen. Einige können evolutionär reden, einige dürfen revolutionär reden, ja? Und was passiert objektiv ist, an der Unterdrückung ändert sich überhaupt nichts. Hier gibt es keine Kopien, hier gibt es nur eigenen Scheiß. Und hier gibt es keine Show, hier gibt es nur was Echtes. Zum Mainstream läuft eine Scheiße, das ist mir schon manchmal Schlechtes. Also check this. Deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja? It's time to get red. Education. Ja, da sind wir wieder mit Reducation bei Radio Unerhört 90.1. Und jetzt kommen wir zu unserer Diskussion über die Wohnraumproblematik in Deutschland. Ja, mir gebührt die Ehre, ein paar einleitende Worte zu finden. Ja, weil die Wohnraumproblematik nicht nur in Marburg sehr akut ist, will ich erst mal kurz auf eine Geschichte in Berlin hinweisen, die vor kurzem war. Ich glaube, letzte oder vorletzte Woche, und die es sogar, wie ich eben entdeckt habe, bis in die Hürriyet und nach CNN geschafft hat, also international auch viel Beachtung gefunden hat, in Deutschland eher wenig. Und zwar gab es dort eine Geschichte von einer dreiköpfigen Familie, die eine Rate für die Miete zu spät bezahlt hat und daraufhin von ihrem Vermieter aus der Wohnung rausgeklagt wurde. Was der Aufhänger war für eine Demonstration gegen die Wohnungssituation bzw. gegen die steigenden Mietpreise in Berlin, an der sich etwa 1000 Demonstranten beteiligt haben und die halt durch eine Sitzblockade versucht haben, die Räumung zu verhindern. Mehrere hundert Polizisten, also ich habe da ein bisschen widersprüchliche Angaben gefunden, die so zwischen 400 und 800 Polizisten sowie ein Polizeihubschrauber haben es dann geschafft, die Wohnung zu räumen, aber eigentlich nur durch einen Special Trick. Und zwar haben sie die Gerichtsvollzieherin in eine Polizeiuniform gesteckt und über irgendeinen Hinterhof, wo sie einen Zaun durchgeschnitten haben und durch ein anderes Haus in die Wohnung bewegt. Und auf diese Art und Weise wurde dann dort gegen den Widerstand, also gegen den friedlichen Widerstand von etwa 1000 Demonstranten, diese dreiköpfige Familie aus ihrer Wohnung geschmissen, weil sie eine Mietrate zu spät bezahlt hat. Also sie hat die Wohnung bezahlt, aber halt einfach irgendwie ein paar Tage zu spät. Dann zur Wohnraumsituation in Marburg. Also das eine, was einem da immer begegnet, wenn man sich da irgendwie mit beschäftigt, ist halt die aktuelle Situation in der Nordstadt, in der wir uns ja auch hier mehr oder weniger befinden. Und zwar wird die Nordstadt derzeit entwickelt, wie das so schön heißt. Das lässt sich zum Beispiel in der neuen Kasseler Straße finden, wo es jetzt ein schönes Einkaufszentrum gibt. Dann der wunderbare Bau der Deutschen Vermögensgesellschaft. Deutsche Vermögensberatung zählt ja durchaus auch dazu. Und außerdem der sogenannte Campus 3 in der alten Kasseler Straße, also der ist vom Bahnhof, wenn man am Bahnhof steht, sieht man den. Oder wenn man da durch diesen wunderschönen Tunnel geht, kann man auch die Baustelle sehen. Das Ganze wird gebaut von der S&S Grundbesitz GmbH, die auch den Campus 1 da zwischen Philfag, Mensa und Unibibliothek gebaut hat. Und um mal eine Vorstellung zu geben, was da für Wohnungen gebaut werden, die Durchschnittsmiete für Marburg laut Immobilien-Scout liegt bei 8,50 Euro pro Quadratmeter, was eigentlich schon relativ happig ist für so eine kleine süße Stadt. Beim Campus 1 kostet die Miete pro Quadratmeter durchschnittlich 12,90 Euro. Durchschnittlich vor allem auch deshalb, weil die Wohnungen als Eigentumswohnungen einzeln verkauft wurden und dann von Privatpersonen wieder weitervermietet werden. Also das ist ja, also 8,50 Euro und 12,90 Euro ist ein relativ krasser Unterschied. Besonders zynisch ist, dass die S&S auch auf ihrer Website mit dem Wohnungsmangel in Marburg wirbt und dadurch saftige Renditen für alle verspricht, die das Geld haben, dort zu investieren. An Aktionen in letzter Zeit, beziehungsweise es hat sich vor etwa einem halben Jahr das Recht auf Stadtbündnis gegründet, die am 2.8. ein Wohnzimmer gegen hohe Mieten veranstaltet haben. Das sah so aus, dass sie mit Teppichen, Sofas und so weiter durch die Stadt gelaufen sind und am Ende auf dem Rudolfsplatz ihr Wohnzimmer aufgebaut haben, um so auf das Problem aufmerksam zu machen. Und außerdem gab es, wie glaube ich auch schon angedeutet wurde, nach der Wir sind wütend-Demo am 9.2. die Besetzung der Fronhofschule. Aber ich glaube, das war jetzt erstmal genug Input. Und ja, deshalb wollte ich mal in die Runde fragen, ob vielleicht jemand eine Geschichte zu erzählen hat, ja, über die Wohnsituation, die er selbst oder sie selbst oder Freunde, Bekannte erlebt haben. Ja, tatsächlich gibt es da was, was ich erst neulich gehört habe. Und zwar eine Freundin von mir hat erzählt, sie hat am Grün gewohnt und was passiert ist, also das war wohl eine Fünfer-WG, beziehungsweise eine große Wohnung mit 5 Zimmern und sie wurden dann aus der Wohnung gekündigt. Ich weiß nicht, was die Begründung war, vielleicht Eigenbedarf, ich bin mir nicht mehr sicher, ich will auch nichts Falsches erzählen. Was aber jetzt passiert ist, dieses Fünfer-Apartment wurde jetzt zu einzelnen Apartments umgebaut, also sprich 5 Einzimmer-Apartments und werden jetzt natürlich entsprechend für viel höhere Mieten vermietet, als es vorher der Fall war. Und ich denke, das ist auch kein Einzelfall in Marburg, dass sowas passiert ist. Ja, ich kann vielleicht auch von einem Kumpel erzählen, der inzwischen behauptet, dass er die beste Wohnung in Marburg hat, die es überhaupt gibt. Und also man muss auch sagen, dass er relativ preisgünstig ein relativ großes Zimmer in einer netten WG erwischt hat. Aber der kleine Haken an der Wohnung ist, dass er, als er eingezogen ist, war da ein Schimmelfleck an der Wand, der also im Quadratmeterbereich war, um das mal so auszudrücken. Also ich kann es jetzt nicht sagen, ob es jetzt 2 oder 4 waren, aber also ein Schimmelfleck in der Dimension ist, ja. Ja, der Vermieter meinte dazu ja auch, das wäre kein Schimmel, hat ihm aber eine Schimmelbeseitigungsflasche in die Hand gedrückt. So. Und ist der Schimmelfleck heute noch da? Ich weiß nicht, ist der Schimmelfleck heute noch da? Ja, aber er scheint recht trocken zu sein. Ja, vielleicht können wir nochmal daran erinnern. Wie gesagt, ich habe vorhin mit ihm noch gesprochen. Er meint, das wäre die beste Wohnung in Marburg, die es gerade gibt oder so. In der Richtung. Ja, schade. Ja, ansonsten kenne ich noch eine Kommilitonin von mir. Sie wohnt am Bahnhof, also wirklich direkt am Bahnhof. Und sie hat das Problem, dass sie nur einfach verglaste Fenster hat. Und da zieht die Kälte und die Feuchtigkeit tatsächlich so dermaßen rein, dass sie ständig nur am Heizen ist, was dann natürlich dazu führt, dass die Heizkosten enorm in die Höhe steigen. Aber da soll wohl was getan werden. Allerdings diese Zusage, dass da jetzt was getan werden soll, die gibt es schon seit über einem Jahr. Also ich habe auch einglasige Fenster und wohne auch direkt an der Bahnschiene, was abends auch so, wenn man da sitzt und so ein Güterzug vorbeirollt, nicht so ganz angenehm ist. Ich habe aber zum Glück Warmmiete. Aber letzten Winter, also diesen Winter geht es lustigerweise, aber da hatten wir so 5 cm Eis auf der Innenseite der Scheibe. Das war ein bisschen gruselig. Hm. Einfach. Hm. Also ich kann zu Berlin, ich kann zu keinem Fall in Marburg wirklich was sagen, aber ich, als das geschildert wurde aus Berlin, diese Szenen, ich habe auch darüber gelesen und wenn ich mich recht entsinne, war es ja auch das 2. oder 3. Mal schon, dass die Polizei entsprechend versucht hat, da eine Räumung durchzusetzen, und beim 3. Mal war es jetzt entsprechend erfolgreich. Also vorher haben sich auch schon bei vorherigen Räumungsversuchen hunderte Menschen versammelt und entsprechend diese Wohnung blockiert, aber erfolgreich, und haben somit die Räumung erstmal verhindert. Auch in Spanien finden eigentlich sehr regelmäßig solche Räumungen statt. Also so Szenen wie in Berlin, wie sie eben geschildert wurden, finden wohl regelmäßig in Spanien statt. Und da ist auch der Widerstand der Bevölkerung eigentlich wesentlich massiver gegen diese Räumungsversuche und Zwangsräumungen. Unter anderem auch ganze Gewerkschaften, die sich da solidarisch erklären mit den betroffenen Menschen. Erst kürzlich hat wohl die Gewerkschaft der Feuerwehr in Spanien auch bekannt gegeben, dass sich die Feuerwehr nicht mehr an Räumungen beteiligen wird. Ja, fand ich sehr beeindruckend und vorbildlich für Gewerkschaften auch in Deutschland. Ja, soweit ich das mitbekommen habe, machen dort auch die Schlüsseldienste, die ja auch dann eine wichtige Rolle spielen, nicht mehr alle mit, und viele verweigern das auch. Mhm. Und außerdem habe ich gelesen, dass es ein Gesetzesentwurf im Parlament gibt, dass die Zwangsräumungen erstmal ausgesetzt werden. Aber inwieweit der erfolgreich ist, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber zumindest gab es halt tatsächlich einen Gesetzentwurf, der sagt, Zwangsräumungen werden ausgesetzt. Und also, ja, mhm. Das ist ja Ja, aber das finde ich sehr schön, wenn man dann mal guckt, wie dort Leute darauf reagieren. Das zeigt doch, dass Widerstand möglich ist und man muss ihn bloß anpacken. So, ne? Naja, auch hier in Marburg formiert sich ja, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber auf jeden Fall, nachdem ja die Besetzung sich aufgelöst hat von dieser Fraunhofer-Schule, wurde zumindest weiteres Vorgehen diskutiert und es gab jetzt heute schon das zweite Mal ein Treffen von interessierten Menschen, die eben auch durchaus an einer weiter Existenz dieser Initiative mitarbeiten wollen. Also sprich tatsächlich sich treffen heute, ich glaube um 8:30 im Café Roter Stern. Ich weiß nicht, wann das nächste Treffen stattfinden wird. Ich habe es von 2-wöchentlichen Treffen gehört. Vermutlich nicht im Café Roter Stern, aber ich glaube, die Informationen dazu kann man dann auf jeden Fall auf der Homepage erfragen. Und auch dort treffen sich auch viele Menschen dort ein. Also es ist ein Thema, was auf jeden Fall relevant ist und was sich auch an der Anzahl der Personen, denke ich, gezeigt hat, die auch an der Besetzung der Schule teilgenommen haben und da vorbeigekommen sind. Und ich habe auch von den NutzerInnen der Schule gehört, dass auch viel Zuspruch seitens der umliegenden AnwohnerInnen ihnen entgegengebracht wurde, was auch ein Zeichen dafür ist. Also vielleicht eine Anekdote, mir wurde gesagt, dass es wurde nicht so sehr nicht verstanden, warum diese Schule besetzt wurde, sondern es wurde nicht verstanden, warum diese Schule wieder verlassen worden ist dann. Aber ja, das wurde mir nur so zugetragen. Ja, was vielleicht auch noch ganz interessant ist bei dieser Schule, dass jetzt auch im Rahmen der Besetzung ein bisschen nachgeforscht wurde über die Geschichte des Hauses. Und zwar war dort auf dem Gelände wohl irgendwie während dem Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise während der Nazi-Herrschaft halt eine NSDAP-Parteizentrale. Und nach Ende des Zweiten Weltkriegs war das Gebäude der Fraunhofer-Schule wohl, wobei ich kriege gerade gewinkt, dass das falsche Informationen sind, vielleicht. Das war nur in der Nachbarschaft der NPD. Ja, also die war also nicht das Gebäude selbst, sondern daneben war die Parteizentrale und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude wohl von der jüdischen Gemeinde genutzt und dann auch als Gebetsraum und so weiter und ist dann jetzt irgendwann dann halt in die öffentliche Hand übergegangen worden, ja, und wurde jetzt dann vor einem Jahr oder so verkauft an ein privates Pärchen älteren Datums, das dort jetzt wohnen möchte. Vielleicht noch an der Stelle zu erwähnen, dieser runde Tisch, der am 25. Februar von 17 bis 19 Uhr stattfindet in der Barfüßer Straße 50. Dorthin hat sich auch der AStA angemeldet, und zwar das Sozialreferat mit insgesamt 15 Teilnehmenden. Also es bleibt auch abzuwarten, was es da für Ergebnisse gibt oder ob das einfach so ein leeres Gerede ist. Vermutlich werden da noch viele Personen kommen, die auch an der Besetzung teilgenommen haben. Also das weiter zu verfolgen, ist sicher lohnenswert, um zu schauen, welche Entwicklung es dahingehend tatsächlich gibt und ob das nicht alles nur heiße Luft war. Ja, und um da vielleicht noch zwei Worte zu diesem runden Tisch zu sagen, also du hast ja gesagt, dass man dort hingehen kann. Mhm. Allerdings ist das zwar eine öffentliche Veranstaltung, man muss sich vorher anmelden, aber soweit ich weiß, kann man sich auch beim AStA Sozialreferat melden und quasi über den ihr Ticket dorthin gehen, wenn man keine Lust hat, dort seinen Namen anzugeben oder diese Anmeldeprozedur über sich ergehen zu lassen, wird es sicherlich möglich sein, dem Sozialreferat eine Mail formlosen Charakters zu schicken und die sagen dann, ja, ist in Ordnung. Genau, vielleicht noch die E-Mail-Adresse dazu lautet soziales@asta-marburg.de. Ja, hören wir erstmal eine Runde Musik und vielleicht reden wir dann noch weiter oder vielleicht reden wir über was anderes, das gucken wir dann mal. Ja, dann hören wir jetzt Musik und zwar gibt es von Tapete von Freiheit nicht genug. Ein besetztes Haus wird geräumt im Szenebezirk, nicht sehen und nichts hören. Sie haben die Straße gesperrt, lächeln und verhohlen, Westen und Pistolen. Sie lassen nur Anwohner durch, die insgeheime Freude verträgt deren Furcht. Da waren Chaoten nur drin, sind sie sich einig und finden's nicht schlimm. Das wird schon seine Richtigkeit haben, würden sie sagen, würden sie reden. Die Uniform

ja, für möglichst viele Menschen möglich zu sein, besucht zu werden. Diejenigen, die von euch vielleicht erst abends Zeit haben und vielleicht morgens in der Bib sitzen oder arbeiten oder ähnliches. Also das wäre das eine, das ist die Sozialberatung. Da müsstet ihr allerdings immer persönlich hinkommen und dann euch eben auf die Bank vom Raum setzen. Das ist der FSK-Raum. Und dort dann warten, bis ihr dran seid. Wann genau die Öffnungszeiten sind, findet ihr auf jeden Fall auf der Asta-Homepage unter der Rubrik Service und dann Sozialberatung. Und die zweite Möglichkeit wäre, wenn das Ganze schon konkreter ist und ihr Rechtsbeistand benötigt, gibt es auch einen Anwalt im Asta, der kostenlos berät. Das tut er normalerweise immer mittwochs und zwar in der vorlesungsfreien Zeit einmal von 11 bis 13 Uhr im Vormittag und dann auch mittwochs von 18 bis 20 Uhr. Allerdings nächste Woche nur abends, aber vermutlich dann die Wochen drauf wieder zweimal am Tag. Das nur so als Information zum Mitgeben. Ja, dann haben wir den Service-Teil auch abgehakt. Ich übernehme einfach mal die Moderation. Wobei der Begriff Service schon sehr fragwürdig ist auf der Asta-Homepage. Ja, also es gibt da auch immer heiße Diskussionen um einen Umbau zum Service-Asta, weil es ja eigentlich mehr darum geht, dass der Asta politische Arbeit macht und nicht irgendwie die... Nein, und Hilfestellung leistet. Hilfestellung natürlich auch leistet, also dient alle Interessen vertritt. Aber wobei es ja durchaus politisch ist, Leuten Beratung zu gewährleisten, die eben so eine ohne Hilfe nicht in Anspruch nehmen könnten. Und die, die das nicht, wir niemand wegnehmen. Ein bisschen am Begriff Service, das ist... Den ich aber auch irgendwie dick in den Raum geworfen habe. Ich glaube, wir hören einfach nur ein bisschen Musik und gucken dann mal weiter. Ja, wir hören jetzt von Dude and Fab, Wem gehört die Stadt? Diverse Städte, die sich leichten, bis auf Zeichen, die am Wenden Momente markieren, während Zeiten verstreichen, anderen was beweisen, Menschen müssen Menschen übertreffen, um ihr Scheitern zu vergessen, rappen, denken, drüber sprechen, alte Fotos und Kassetten, Straßen tragen, fremde Namen und gleichen auch bereits bekannten Gassen, die man öfter sah, es gibt heruntergekommene Viertel, noble Stadtbezirke, wie weit man noch fährt, die großen fressen die kleinen Fische, und man sieht dieselben Vögel in jedem verdammten Dorf, dieselben Geschichten, bis aufs allerletzte bekannte Wort, find auch im städtischen Treiben unendliche Weiten, und flieh vor den lästigen Seiten in mein ständiges Schreiben. Es geht drum, lebendig zu bleiben und die Orte zu finden, wo Menschen etwas erzeugen, um sich damit zu verbinden. Es sind Punkte auf Landkarten, die wir durch Taten besehen, durch unsere Träume verlassen und mit den Jahren verstehen. Es fühlt sich gut an, für den Augenblick nur ein paar Tauben und ich. Ich fand schon immer fresh, du's heute noch lol mit meinem Flat durch Häuserblocks. Du bist nicht Twist und Grow, nee, das glaub ich mir nicht. Eher häng ich zu viel ab, versink in der Couch und bin laufend bekifft. Deswegen geh ich jetzt raus, denn ich mag deinen Klang. Ich atme ein, ich atme aus, ja, dieser Tag ist noch lang. Und egal in welcher Stadt ich bin, ich saug sie in mich auf, bis sie dann langsam verschwindet, wenn ich in den Rückspiegel schau. Die Industrie wirft ihre Schatten und verpasst ihr dein Gesicht. So geht mein Dad täglich zum Schaffen, denn ohne Patte geht nichts. Und während die anderen schlafen, schuften im hell erleuchteten Hafen seit Tagen. Aber tausende moderner Sklaven, sag mir, wie oft bin ich bei Nacht in Gedanken über dich geflogen. Alles Gute kommt von oben, doch du bleibst auf dem Boden. Du hast mich großgezogen, bevor mich die Ferne rief. Ich hab gemerkt, dass man woanders nachts am Himmel auch die Sterne sieht. Jungs, wem gehört die Stadt, wenn nicht uns? Die Luft ist dick und voller Gift, es kratzt in den Lungen. Gebäude und Gespräche gleichen sich, egal wohin man schaut. Ein Starbucks an der Ecke, jedes Fleckchen ist bebaut. Jungs, wem gehört die Stadt, wenn nicht uns? Werbetafeln und Plakate, seh kein Platz für die Kunst. Gebäude und Gespräche gleichen sich, egal wohin man schaut. Ein Mac ist an der Ecke, jedes Fleckchen ist bebaut. Von dem Gedanken getrieben, dass man was verpasst von Stadt zu Stadt, schöpfen wir aus letzten Quellen, um festzustellen, wer noch Reserven hat. Die Wolken hängen tief, unterwegs ohne Reserverat, in kargen Reservaten einer sterbenden Nacht. Hier gibt der Stärkere nie nach. Und im Prinzip gleicht das Treiben auf den Straßen einer derben Persiflage. Die Fratzen der PR verfolgen mich bis in den Schlaf. Ihr zerstört mein Lebensraum und besetzt mein Habitat. Der Regen klatscht auf lasse Steine und ich steh fast alleine. Da nur ein paar sind da, mit denen ich Lasten teile. Basteln teite Strophen jeder Stadtgemeinde. Hält man uns aufgrund der Kunst aus dem Untergrund für Verfassungsfeinde. Überall das gleiche, überall die gleiche Scheiße. Polizei läuft in den Gassen, schreit für die Masse, macht aus Gästen Feinde. Schlag die Stadtkarte auf und seh die Schattenseite einer Medaille. Die mich täglich prägte wie sonst keine. Eigentlich bleibt alles gleich, jede Platte dreht sich nur im Kreis. Verfolgen Ignoranz mit Aufmerksamkeit. Wär ich weit weg, würde ich vermissen, was ich täglich seh. Doch was ich täglich seh, scheint mir irgendwann auf den Sack zu gehen. Versuche zu verstehen, warum sich Menschen hassen, doch kann's selbst nicht lassen. Dennoch, ich bin nur ein Teil der kritischen Masse. Jede Stadt hat ihren eigenen Takt, die Frage ist, ob du dich einschwingst oder lieber einsperrst und allein bist. Manchmal fühle ich mich zu Haus, manchmal nicht, manchmal kommt's mir so vor. Manchmal reicht's, hab ich ein Beat auf meinen Ohren. Der Charakter eurer Stadt ist nur die Summe eurer Eigenschaften. Manche sind wie ein Stein, die in kein anderes Mosaik reinpassen. Lasst das Bild entstehen wie Antizkarten mit Motiven meiner Gegend. Straßenecken im Regen, abgelichtet bei Nebel, geben wieder, was mich knebelt und fesselt. Nur ein Gedanke, der mich festhält, wenn ich Mikrofone teste. Ihr genießt den Wohnkomfort in großen Klötzen aus Beton. Das ist Beste in deinen Wänden, sagt dir, hier bist du willkommen. Jungs, wem gehört die Stadt, wenn nicht uns? Die Luft ist dick und voller Gift, es kratzt in den Lungen. Gebäude und Gespräche gleichen sich, egal wohin man schaut. Ein Subway an der Ecke, jedes Fleckchen ist bebaut. Jungs, wem gehört die Stadt, wenn nicht uns? Werbetafeln und Plakate, ist hier kein Platz für die Kunst. Gebäude und Gespräche gleichen sich, egal wohin man schaut. Eine Schelle an der Ecke, jedes Fleckchen ist bebaut.